den weiten Weg aus Afrika. Blinde Passagiere, die zu Seeros fahren, ein Lügennetz aus Seemannsgarn. Doch die Glückskinder haben sich verschätzt und trotz den Segel gesetzt. Captain Schwarzfuß hat das Ganze navigiert und Europas Küste dann visiert. Ho, ho, ho, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ho, ho, ho, werden euch überall begleiten. Ho, ho, ho, den Untergang für dich und mich. Ho, ho, ho, kapierst du's nicht, Land in Sicht. Streikt, moin frei, die Schnauze voll von Bananenbrei. Wenn der Hungrige durch die Meere reist, kann es sein, dass er Frau und Kind verspeist. Ein großer Schreck, da hat's ein Leck, kein Handynetz fürs Schwimmer-App. Bevor der Kahn auseinanderbricht, ruft der Bootsmann Land in sich. Ho, ho, ho, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ho, ho, ho, werden euch überall begleiten. Ho, ho, den Untergang für dich und mich. Ho, ho, kapierst du's nicht, Land in Sicht. Die Ureinwohner warten schon mit Blumen und Geschenken, mit einem warmen Bett, mit leckerem Essen und Getränken. Doch die Ureinwohner wissen nicht, wenn sie ins Haus geladen, das sind gar keine Freunde, nein, sie sind wie Raben und sie wollen alles haben. Ho, ho, ho, wir werden euren Frauen sagen. Ho, ho, ho, sie müssen unser Kind austragen. Ho, ho, wir sind die angespülten Horden. Ho, ho, wir sind die Herren von morgen. Oh.